ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks. Am Mikrofon heißt Sebastian Pastewka. Ganz herzlich willkommen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen Woche für Woche die schönsten Hörspielklassiker aus den ARD-Rundfunkarchiven. Alle Kulturwellen holen die Krimis aus der Mottenkiste, spannende Unterhaltung aus dem Mono-Zeitalter, skurrile, aufregende oder auch mal merkwürdig aus der Zeit gefallene Repertoire-Schocker. Sollten Sie zum ersten Mal zuhören, dann wissen Sie nicht, dass ich hier oft auch von einem kleinen Zeitreise-Podcast spreche. Aber diesmal stimmt es auch. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie die Kriminalgeschichte Der Mord in der Rue Morgue von Edgar Allan Poe, geschrieben im Jahre 1841. Das Hörspiel, das wir für Sie haben, ist was ganz Besonderes. Mehr Krimi geht nicht. Der Mord in der Rue Morgue gilt als erste Detektivgeschichte überhaupt. Edgar Allan Poe ist 1809 in Boston geboren. Er wurde nur 40 Jahre alt, aber sein schriftstellerisches Werk gilt als Begründung der fantastischen, der Horror- und Schauerliteratur und der Kriminalerzählung. Haben Sie diesen Bericht geschrieben, Edgar? Der Fall des Hauses Usher, die Grube und das Pendel, das verräterische Herz oder der Rabe, so heißen seine bekanntesten Gruselgeschichten. 1841 lebt Edgar Allan Poe in Philadelphia und für die Zeitschrift Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine soll er eine Short Story schreiben. Er erfindet den Pariser Detektiv Auguste Dupin. Den Ausdruck Detektiv hat wohl tatsächlich Edgar Allan Poe geprägt, als Abwandlung des Ausdrucks Deduktion, also dem Ableiten von Aussagen durch andere Aussagen mit Hilfe logischer Schlussfolgerungen. Was ist geschehen, was noch niemals vorher geschehen ist? Poes erste von drei Detektivgeschichten mit jenem scharfsinnigen Auguste Dupin hieß »The Murders in the Rue Morgue« und diese »Die Morde in der Rue Morgue«-Erzählung gilt noch heute als Klassiker. Lieber Edgar, ich hoffe, dass ich mit dieser Vermutung recht habe, denn ich habe meine ganze Hoffnung, das Rätsel vollständig lösen zu können, darauf aufgebaut. 1841 sind kriminalistische Rätsel noch ein anderes Mysterium als heute. Die Polizei hat noch keine Spurensuchroutine entwickelt, keine forensischen Qualitäten und keine umfassenden Datenbanken. Ein Tatort gilt nicht automatisch als polizeilich gesicherter Raum. Zeugen, Presse und ein gewisser Amateurdetektiv erhalten leicht Zutritt, dürfen sogar Dinge mitnehmen. Tja. Worum geht es in der Kurzgeschichte Die Morde in der Rue Morgue, also in der abgedruckten Urversion? Achtung, es folgen keine Spoiler zum Hörspiel. Also, die Erzählung ist rund 50 Seiten lang. Zu Beginn berichtet ein amerikanischer Autor, wie er in Paris in einer Buchhandlung in der Rue Montmartre einen Monsieur Auguste Dupin kennenlernt. Sie suchen dasselbe Buch und kommen ins Gespräch. Der namenlose amerikanische Autor schätzt Dupins Belesenheit und Erzählkunst, seine Neugier und Herzlichkeit. Sie werden Freunde und ziehen in ein Haus in Faubourg Saint-Germain. Der Amerikaner arbeitet bei einer Zeitung, Dupin ist nachtaktiver Analytiker. Nach 10 Seiten dieser Einleitung beginnt der eigentliche Fall und erst an diesem Punkt auch unser Hörspiel. Und Sie, Leutnant, begleiten mich jetzt in die Rue Morgue. Los geht's. Die nun folgende wundervolle Funkfassung, die sich Der Mord in der Rue Morgue nennt, stammt aus dem Bayerischen Rundfunk von 1965. Hier kennen sich Auguste Dupin und der amerikanische Autor bereits. Und der andere Herr? Ist ein guter Freund, Mr. Edgar Allan Poe. Genau, Dupin nennt ihn Edgar Allan Poe. Die Polizei weist nicht ein noch aus, da sie nicht den geringsten Anhalt gefunden hat. Das hier ist Horst Tappert als Auguste Dupin. Und als seinen Kumpel Edgar Allan hören Sie gleich Wolf-Dieter Euber. Und dem haben Sie einen interessanten amerikanischen Akzent verpasst. Das klingt ein bisschen crazy, aber Spaß muss sein. Allerdings möchte ich Ihnen vorab sagen, dass das nun folgende Hörspiel nichts für schwache Nerven ist. Und das mache ich sicher nicht, um die Spannung anzuheizen. Nein, manche der Tatbeschreibungen sind nicht leicht zu verdauen.

Ja, hier kann der Präfekt wohl in die Zukunft sehen. Das Geheimnis um Marie Roget ist erst der zweite Dupin-Fall. Er ereignete sich ein Jahr nach der Rue Morgue-Geschichte, 1842. Und diese Anspielung gibt es nur in dieser Hörspielfassung. Der entwendete Brief schloss 1844 schließlich die Dupin-Trilogie ab. Überhaupt hat der Bearbeiter und BR-Stammregisseur Edmund Steinberger in seinem Rue Morgue-Hörspiel viel dazu gedichtet. Aber das musste er auch, um die Edgar Allan Poe'sche Textfassung plastischer zu machen. Wissen Sie, ob Monsieur Dupin von der Erlaubnis, den Tatort besichtigen zu dürfen, schon Gebrauch gemacht hat? Gewiss. Monsieur Dupin war schon um die Mittagsstunde in der Rue Morgue. Ich selbst habe dafür Sorge getragen, dass er ungestört den Tatort besichtigen konnte. Das hier sind noch einmal der Polizeipräfekt, gespielt von Erik Jelde, und der Leutnant mit der Stimme von Christian Wolff, den kennen Sie natürlich, als Förster Rombach aus dem späteren Forsthaus Falkenau. Der Handlungsort Polizeistation taucht in der Poe'schen Vorlage gar nicht auf. Sie wird zwar erwähnt, aber diese Dialoge sind alle für das Hörspiel erfunden worden. Überhaupt spielt die Originalgeschichte zu 80% nur in Dupins Haus. Die Leserinnen und Leser sind nicht bei dem Mord zugegen und nie auf der Polizeiwache. Alle Informationen und Zeugenaussagen stehen nur in der Zeitung. Der Originaltext gibt über viele Seiten alle Aussagen nur als Bericht wieder, nicht in direkter Rede. Die Morde in der Rue Morgue liest sich wie eine Tatsachenbeschreibung. Alles konzentriert sich auf den Fall und die Fakten. Zweifellos zwingende Indizien, lieber Dupin. Es gibt aber noch eine andere historische Hörspielversion dieses Falles. Sie ist noch älter und stammt aus dem Westdeutschen Rundfunk. Der Doppelmord in der Rue Morgue. Ein Kriminalhörspiel von Otto C.S. Bielen. Was, von wem? Nach der berühmten gleichnamigen Novelle von Edgar Allan Poe. Ach so. Und wer spielt mit? Mit Dietmar Schönherr als Erzähler und Ernst Ginzberg in der Rolle des scharfsinnigen Auguste Dupin. 1956 entstand diese Radioversion im Kölner WDR. Sie ist die älteste Rue Morgue-Fassung, die überhaupt erhalten ist. Und 20 Minuten länger als die aus dem BR, denn es ist nicht der gleiche Text. Der Bearbeiter Otto C.S. Bielen nahm andere Motive aus der Poe-Vorlage. Los geht es auch hier mit dem Verbrechen. Die Zeugen sind diesmal nicht in einem Schlafzimmer, sondern in der Kneipe. Nanu? Zwei Frauenzimmer, die streiten. Die haben sich bei den Haaren. Harry, das ist kein Streit. Da ist was los. Die Kneipenfreunde eilen in die Wohnung der Lespanais und finden die Opfer. Dann aber übernehmen sofort Dupin und Poe. Und das sind übrigens tatsächlich Ernst Ginzberg und Dietmar Schönherr. Und zwar ohne Akzent. An diesem Nachmittag war ich von der Redaktion nach Hause gekommen und fand Dupin wie gewöhnlich im verdunkelten Zimmer beim Schein einiger duftenden Kerzen am Schreibtisch. Was bringen Sie mir da, Edgar? Lesen Sie nur, Dupin. Wir sind nun dabei, wie Dupin zum ersten Mal von dem Verbrechen erfährt. Ein Dutzend Leute sind anwesend und man weiß von nichts. Denn in diesem Hörspiel ist es nicht die Polizei, sondern Edgar Allan, der die Fakten zusammenträgt. Man hat sofort das ganze Haus durchsucht. Alle Türen, alle Fenster waren zu. Niemand konnte aus dem Haus heraus. Und man fand niemand. Niemand. Und hiernach entscheidet sich auch die WDR-Fassung, die vielen Zeugen der Tat akustisch vorzustellen. Zuerst der Rauchwarenhändler Moreau. Sie sind in der Nachbarschaft geboren und haben immer in der Rue Morgue gewohnt. Jawohl. Die Damen haben hier und da bei mir ein bisschen Tabak gekauft. Die alte Dame nahm Schnupftabak. Dann die Wäscherin Dubourg. Als wir in die Wohnung raufkamen, da haben wir alle gleich nachgesehen, aber es war alles zu. Hier übrigens ein Auftritt einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Lili Tofska. Die Damen waren sehr vornehm und solide. Lili Tofska war eine Stammschauspielerin im WDR der 50er und 60er Jahre, etwa in der Paul-Tempel-Krimi-Hörspielserie. Die Damen waren immer sehr nett zueinander und auch sehr zärtlich. Die nächste Zeugin ist eine namentlich unbekannte Spanierin, gespielt von der Italienerin Gennarina Campi. Man konnte nicht alles hören. Ich verstehe ja nicht Englisch. Und danach, absoluter Höhepunkt, kommt der italienische Zuckerbäcker Montani. Der aber hat einen französischen Akzent und klingt sehr kölsch. So greife ich nach meinem alten Bajonett und nehme es mit. Unten sind viele Leute. Wir brachen das Tor auf, dann laufen wir zu den Treppen und plötzlich wird alles still. Und dann kommen die anderen Stimmen von oben. Ein, zwei fremde Stimmen. Männer. Fantastisch. Unten sind viele Leute. Wir brachen das Tor auf. Das ist der Schauspieler, Humorist und Hörspielregisseur Hermann Pfeiffer, den Sie hier hören. Ein Kölner. Sie sind Italiener, Herr Montani. Sie, si, Signore, aus Roma. Ich bin schon dort Konditor gewesen. Wenn ich ein Wort verstanden hätte, Sie verstehen, aber ich spreche nicht Deutsch. Vielleicht war es auch eine Frau, die sehr schnell sprach. Sie sprach schrill, abgehakt. Man konnte kein Wort verstehen. Und wie wir hinaufkommen, ist kein Mensch da. Das geht nicht besser. Ein Franzose fragt, sind Sie Italiener, Herr Montani? Und der Italiener sagt, si, si, Signore. Hermann Pfeiffer, stellen Sie sich ihn als Oliver Hardy vor. Den hat er übrigens auch ein paar Mal synchronisiert. Die Zeugenaussagen stimmen im Großen und Ganzen überein, Dupin. Im Großen und Ganzen, ja. Jetzt aber kehrt die Kölner Rue Morgue Hörspielversion zurück zu der Potion Erzählung. Dort wird kurz abgehandelt, dass Dupin und Edgar Allan ihr gemeinsames Zuhause verlassen und den Tatort besichtigen. Diese Passage gibt es in der Tappert-Fassung nicht. Hier dagegen wartet schon ein Sergeant vor der Wohnung. Wollen wir nun eintreten? Bitte, Dupin. Bitte, Herr Redakteur. Sie waren ja schon einmal hier. Allerdings. Auftritt des nächsten Radio-Hörspielstars, der uns wohlbekannte Heinz Schimmelpfennig. Wir haben fast alles so gelassen, wie es war, Dupin. Ich sehe. Hier ist das Vorderzimmer. Heinz Schimmelpfennig war ebenfalls ein WDR-Veteran. Seine Polizeifigur hier stellt den Hörerinnen und Hörern die Eigenheiten der Wohnung in der Rue Morgue vor. Wir können hinaufgehen, wenn Sie wollen. Gerne. Kommen Sie mit, Dupin? Ich komme gleich nach. Sowohl Ernst Ginzberg als auch Horst Tappert spielten ihre jeweiligen Auguste Dupins ganz verhalten. Sie tappen nicht in die Sherlock-Holmes-Falle und geben einen leicht hochnäsigen Wichtigtour. Ginzberg bleibt leise, fast ein wenig entrückt. Sagen Sie, Edgar, ist Ihnen in der Rue Morgue gar nichts Absonderliches aufgefallen? Dupin, Sie sagen das in einer Art... Der damalige Kinostar Dietmar Schönherr als Edgar Allan Poe ist hier in der Kölner Fassung viel präsenter als Wolf-Dieter Euber und seine amerikanische Akzent aus München. Dupin, der Anblick muss wirklich grauenhaft gewesen sein. Das Zimmer war in einer geradezu wilden Unordnung. Natürlich begeben sich die beiden wieder nach Hause. Ein paar Tage später rollt Dupin den Fall auf. Und zum Schluss kommt auch in dieser Radiofassung vom Zeitungsinserat angelockt er. Der Matrose. Ich heiße Pierre Lagro. Und der wird gespielt von Arthur Menz. Ja, wieso? In der Rue Morgue? Ich? Dieser Lagro klingt wie ein bulliger Hafenarbeiter, der sich beharrlich rauszuwinden versucht. Erst am Ende erkennt er seine Schuld. Ich weiß, dass Sie an den in der Rue Morgue verübten Morden unschuldig sind. Was werden Sie mit mir tun? Das Finale läuft in der WDR-Version natürlich genau wie in der uns bekannten BR-Fassung. Nur dass, wie gesagt, der Polizeipräfekt nicht auftaucht. Mir bleibt kaum noch etwas hinzuzufügen. Ja, aber ich würde noch einmal zu dem uns bekannten Rue Morgue-Hörspiel aus dem Bayerischen Rundfunk springen. Hören Sie mal. Sind Sie etwa selbst Monsieur Dupin? Ja, ja. Bitte kommen Sie herein. Hier ist noch einmal der Matrose Lagroux. Oh, Sie sollen sich nicht umsonst bemüht haben. Ich zahle gerne eine Belohnung. Und in dieser Rolle hörten wir den Schauspieler Christian Marschall. Warum sperren Sie mich denn ein? Was soll denn das bedeuten? Christian Marschall war ein dauerbeschäftigter Stammsprecher des Bayerischen Rundfunks. Und immer noch hatte der Affe das Rasiermesser in der Hand. 1946, als der Sender noch Radio München hieß, fing er dort an und bekam zunächst kleinste Rollen. Oh, tut mir leid, meine Herren. Stockfisch à la Provençale gibt es bei uns nur freitags. So. Ja, und da auch nicht jeden Freitag. Da haben wir eben Pech gehabt. Tut mir leid, meine Herren. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr. Ja, das ist Christian Marschall hier 1955 in einem Mini-Auftritt. Etwas größer wurden seine Parts in den 60ern. Fragen Sie, was Sie wollen, Inspektor. Sie werden mich zu keinem Geständnis bringen. Marschall arbeitete ausschließlich für den Funk oder als Synchronsprecher. Es sind keine Film- und Fernsehauftritte bekannt. Aber seine sonore Stimme machte ihn zu einem oft besetzten Ansager aus dem Off. Wie bei seinen Romanen ist es auch bei diesem Edgar Welles Film unmöglich, nicht gefesselt zu sein. Wir wüssten es auch gern, wer der Frosch mit der Maske ist. Das ist ein früher Werbetrailer von 1959. Christian Marschall kündigt den ersten Edgar-Wallace-Kinofilm an, Der Frosch mit der Maske. Wird der Kommissar Siegfried Lobitz den Verbrecher zur Strecke bringen? Wird Eva Antes auch ein Opfer werden? Und was hat der Verbrecher mit Eva Pflug vor? Das waren so kleine Werbefilmchen, Trailer, sagen wir heute. Sie liefen im Kino vor dem Hauptfilm und sollten das Publikum zum nächsten Besuch ihres Lichtspieltheaters animieren. Christian Marschall kündigte auch weitere Wallace-Schocker an. Diesmal ist es der Fälscher von London. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug? Mörder oder Wahnsinniger? Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür. Christian Marschall machte weiter. In den 1970ern besetzte ihn der BR immer noch im Hörspiel, jetzt vorwiegend als Erzähler. Das Mädchen schwieg und fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen, während Macpherson in der Schreibtischschublade herumfingerte. Hier in einem Radiokrimi von 1972 und jetzt hatte einen hohen Wiedererkennungseffekt. Er zog zuunterst aus der Lade eine vergrößerte Fotografie, die früher mal in einem Rahmen gesteckt haben musste. Sie stellte Miss Slater dar und war jetzt in zwei Teile zerrissen. Ja, Christian Marschall als Meister der Pause. Diese Stimme, die kennen Sie doch, oder? Zumindest wenn Sie so alt sind wie ich und früher gerne Cartoons im ARD-Vorabendprogramm geschaut haben. Wussten Sie schon, dass Nick Natterton in Wirklichkeit ganz anders heißt? Sein echter Name ist Nikolaus Kuno Freiherr von Knatter. Ja, das ist die Zeichentrickserie Nick Knatterton aus den späten 70ern, nach den Comics von Manfred Schmidt aus den 50ern. Das hier ist Nicks Mutter Corinna, geborene Gräfin Bumm zu Bimsburg. Sie las von früh bis spät nur Kriminalromane, auch in dem denkwürdigen Moment, als sie Nick zur Welt brachte. Nick Knatterton ermittelte in Abenteuern mit lustigen Titeln, der Stiftzahn des Capri-Fischers. Bekannter wurden noch Täter, Türen und Tresore, Miezen, Macher und Moneten, Spesen, Spinner und Spione oder Bargeld, Betten und Brillanten. Und was sieht Nick unten auf der Straße? Ihr Verfolger ist der bekannte Ganove Schlägerschorsch. Er meldet per Funk, dass Wettenwilli soeben in Knattertons Wohnung verschwunden ist. Wettenwilli ist Buchmacher für Pferdewetten. Sein Büro befindet sich im Mantelfutter. In seine Melone ist ein Kurzwellenempfänger eingebaut, der ihn mit seinem Komplizen auf dem Rennplatz verbindet. Nick Knatterton ermittelte in 15 Zeichentrickfilmen. Jeder war rund 12 Minuten lang und einige davon wurden damals auch am Vorabend in 2-Minuten-Häppchen gesendet, so kurz vor der Tagesschau. Christian Marschall sprach sie alle. Seine Stimme verwechselte man seinerzeit oft mit Nils Klausnitzer. Der sprach Roger Moore als James Bond. Christian Marschall synchronisierte im Akkord, in den deutschen Fassungen von Arsen und Spitzenhäubchen, Verdammt in alle Ewigkeit oder Das Urteil von Nürnberg ist da zu hören, oder auch in Trashfilmen mit tollen Titeln wie Django, Die Bibel ist kein Kartenspiel, Goki, Vampir aus dem Weltall, Il Nero, Hass war sein Gebet oder, mein Favorit, Politesse im Sittenstress. Kein Witz. Und erinnern Sie sich noch an Kevin allein zu Haus? Da sprach er den alten Marley, Christian Marschall. Und wo wir gerade bei seltsamen Kinofilmen sind, wurde unser Die Morde in der Rue Morgue-Stück eigentlich auch verfilmt? Now Edgar Allan Poe's masterpiece Murders in the Rue Morgue inspires a totally new motion picture experience. A new dimension in horror, where blood-chilling dreams come true. Aber natürlich, 1971 entstand ein amerikanischer Horrorfilm. Es gibt aber keinen Auguste Dupin. Und außer dem Gastauftritt eines Mannes im Orang-Utan-Kostüm erinnert nichts an die Poe'sche Vorlage. Beneath the mask of the beast is the evil power which terrorizes a city. The nightmare of horror which begins with the murders in the Rue Morgue. Jason Robards, Herbert Lom, Lilli Palmer und Christine Kaufmann tauchten in diesem Schocker auf. Der Film erinnert an Das Phantom der Oper und war kein Erfolg. In Deutschland kam er gar nicht ins Kino. Erst 1987 wurde eine Synchronfassung für den Videomarkt erstellt. Auch die 1932er Verfilmung Murders in the Rue Morgue mit dem Horrorfilmstar Bela Lugosi erzählt eine andere Kriminalgeschichte. Immerhin gibt es da einen weiblichen Affen und einen Monsieur Pierre Dupin. Der Mord in der Rue Morgue ist aufgeklärt. Edgar Allan Poes Novelle Der Mord in der Rue Morgue von 1841 gilt als erste Detektivgeschichte überhaupt. Und man muss sich fast wundern, wie ähnlich die Abenteuer einer viel bekannteren Detektivlegende wurden. Ich spreche natürlich von Sherlock Holmes. Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir. Ja, das ist natürlich der bekannteste Sherlock-Holmes-Ausspruch. 40 Jahre später ermittelt Sherlock Holmes 1881 in Eine Studie in Scharlachrot. Ich bin Detektiv. Vielleicht der einzige freie Detektiv, den es zurzeit in Europa gibt. Der einzige wirklich freie und methodisch arbeitende, sagen wir besser. Hier in London gibt es jede Menge Polizeidetektive und einige private. Und wenn die nicht weiter wissen, Kommen Sie zu mir. Eine Studie in Scharlachrot, hier als Hörspiel. Auch in diesem Erstling beziehen der Detektiv und sein Chronist zu Beginn eine gemeinsame Wohnung. Und auch der große Holmes ist ein Daueranalytiker. Und Watson zieht beim ersten Kennenlernen einen besonderen Vergleich. Achtung! Höchst interessant. Dann wären Sie also eine Art Kollege von Edgar Allan Poes Dupin. Bitte. Oder Gaboriose Lecoq. Bitte, ich halte es nicht für ein Kompliment, als Kollege von Stümpern bezeichnet zu werden. Roms, ja. Ganz so heftig geht Holmes mit den Vorbildern zwar nicht um, da ist dieses eine Studie in Scharlachrot-Hörspiel etwas zu barsch, aber tatsächlich sagt Holmes im Originaltext, Zitat, »Meiner Meinung nach war Dupin ein reichlich minderwertiger Bursche. Er hatte eine gewisse analytische Gabe, aber er war keineswegs ein so großes Phänomen, wie Poe sich das wohl eingebildet hat.« Zitat Ende. Aber Sherlock Holmes ist eine fiktive Figur und sein Autor Arthur Conan Doyle musste ja nicht zwangsläufig seiner Meinung gewesen sein. Nicht viele Edgar Allan Poe-Vorlagen sind in Deutschland von den Rundfunkanstalten als Hörspiel eingerichtet worden, aber es gibt Unterlagen, die schon 1929 zwei Sendespiele nach Poe ankündigen. Natürlich sind die nicht erhalten. Auch eine erste Radiofassung von Der Mord in der Rue Morgue von 1946 ist verschollen. Sie stammte von Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks. In der DDR entstanden 1975 und noch einmal 1990 jeweils eine Funkversion dieser Geschichte. Darüber hinaus ist in all den Jahren kein weiteres Auguste Dupin-Hörspiel gemacht worden. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Der Bayerische Rundfunk organisierte uns Der Mord in der Rue Morgue, der Westdeutsche Rundfunk Der Doppelmord in der Rue Morgue und der Südwestrundfunk eine Studie in Scharlachrot. Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Richtig. Kein Mucks, der Krimi-Podcast ist eine Zusammenarbeit aller Anstalten und unsere fünfte Staffel läuft immer weiter und weiter. Großartig! Und falls Sie Lust auf eine spannende Serie aus dem Bayerischen Rundfunk haben, dann empfehle ich Ihnen Mia Insomnia. Hier trifft die Nostalgie populärer Detektivhörspiel-Klassiker auf die Zeitreise-Fantasien von heute. In Mia Insomnia scheint sich ein Gruselhörspiel selbstständig zu machen und das wird Ihnen gefallen. Auch wenn Sie am Anfang vielleicht sagen, ich kann das alles nicht begreifen. Nein, es lohnt sich. Zwei Staffeln stehen bingebereit in der ARD-Audiothek. Mia Insomnia. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.